Der dritte Tempel in Jerusalem ist ein wichtiges Zeichen der Endzeit. Doch was ist mit dem dritten Tempel gemeint? Wann wird er gebaut? Und für wen ist er? In diesem Video zeigen wir, was es mit dem sogenannten dritten Tempel auf sich hat. Weltweit erwarten Juden wie Christen den sogenannten dritten Tempel in Jerusalem. Und warum? Weil der Bau dieses Tempels direkt mit dem Erscheinen des Messias zu tun hat. Das bedeutet, der Bau des dritten Tempels ist ein wichtiges Zeichen der Zeit. Doch was ist der erste, zweite und dritte Tempel überhaupt? Und wieso nennt man ihn den dritten Tempel? Der erste Tempel wurde im Jahr 1014 vor Christus von König Salomo erbaut. Nach siebenjähriger Bauzeit weihte Salomo den Tempel im Jahr 1006 vor Christus ein. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Doch die Geschichte zeigt uns, dass Gottes Volk untreu wurde und Götzendienst trieb. Weil das Volk keine Buße tat, sandte Gott den König Nebukadnezar von Babylon. Der zerstörte Jerusalem und den Tempel im Jahr 587 vor Christus und führte das Volk in die Gefangenschaft nach Babylon. 70 Jahre lang sollte diese Gefangenschaft dauern, wie es der Prophet Jeremia geweissagt hat. Und so geschah es auch. Genau 70 Jahre nach der Wegführung erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Kyros sandte die Juden zurück nach Jerusalem, um dort den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Das ist der zweite Tempel. Er hat genau dasselbe Fundament und dieselbe Struktur wie der erste Tempel. Und so legten die Juden im Jahr 520 vor Christus seinen Grund und weihten ihn im Jahr 515 vor Christus ein. Damit liegen zwischen der Einweihung des ersten und des zweiten Tempels genau 490 Jahre. Der zweite Tempel wurde etwa 500 Jahre später von dem Baufanatiker König Herodes massiv ausgebaut. Dies war der Tempel zur Zeit Jesu. Er war so groß und prunkvoll, dass selbst die Jünger Jesu von diesem Bauwerk sehr beeindruckt waren. Doch Gottes Volk verwandelte den Tempel in eine Räuberhöhle und in ein Kaufhaus. Und so kam das Gericht. Im Jahr 70 nach Christus nahm der römische Feldherr Titus Jerusalem ein und zerstörte den zweiten Tempel vollständig. Seit dieser Zeit bis heute gibt es keinen Tempel mehr in Jerusalem. Nach fast 2000 Jahren ohne Tempel stehen wir heute kurz vor dem Bau des dritten Tempels. Doch warum wird er der dritte Tempel genannt? Weil er das Fundament und die Struktur des ersten und des zweiten Tempels hat. Der sogenannte dritte Tempel ist also der Wiederaufbau der beiden vorhergehenden Tempel, die zerstört wurden. Deshalb streitet man heute so vehement über den richtigen Bauplatz und das Fundament des dritten Tempels. Das Temple Institute in Jerusalem hat vor einigen Jahren begonnen, den Bau des dritten Tempels genauestens vorzubereiten. Dort bilden Rabbis die Nachkommen Aarons aus, Schlachtopfer zu bringen, Musik zu machen, die Geräte des Tempels zu bedienen und alles zu tun, was für den priesterlichen Dienst im Tempel notwendig ist. Sobald dieser Tempel fertig ist, rechnen Juden wie Christen mit dem Erscheinen des Messias. Doch ist dieser Tempel wirklich für den Messias? Paulus zeigt uns, für wen er tatsächlich ist. Niemand soll euch auf irgendeine Weise betrügen, denn es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Anbetung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Der dritte Tempel ist also gar nicht für den Messias. Er ist für den Menschen der Gesetzlosigkeit, den Sohn des Verderbens, nämlich für das Tier aus dem Abgrund. Weil er sich als Gott ausgibt, wird er auch die Schlachtopfer der Juden abschaffen, wie es uns Daniel in Kapitel 9, Vers 27 sagt. Und in der Mitte der Woche wird mein Schlachtopfer und Trankopfer weggenommen. Und im Heiligtum wird der Gräuel der Verwüstung stehen. Daniel bestätigt also, dass der dritte Tempel, der hier mit Heiligtum bezeichnet wird, nicht für Gott ist, sondern für den Gräuel der Verwüstung. Nun erwarten viele Menschen eine riesige Tempelanlage, wenn sie an den Bau des dritten Tempels denken. Sie meinen, der Felsendom müsse abgerissen werden, damit der Tempel Platz hat. Und solange das nicht absehbar ist, liegt das zweite Kommen Jesu Christi noch weit in der Ferne. So meinen es viele Christen. Doch weil der dritte Tempel sowieso nicht für den lebendigen Gott ist, sondern für das Tier, können der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee auch problemlos bestehen bleiben. Der dritte Tempel kann einfach daneben errichtet werden. So stellte sich auch der Papst vor, der eine einzige Weltreligion vorantreibt. Das sehen wir heute schon am sogenannten Abrahamic Family House in Abu Dhabi, wo Kirche, Synagoge und Moschee direkt nebeneinander existieren. Daher ist ein riesiger dritter Tempel zur Erfüllung der Prophetie gar nicht nötig. Ein kleines Heiligtum reicht völlig aus. Wenn Paulus vom dritten Tempel spricht, verwendet er nicht etwa das griechische Wort Hieron, das den gesamten großen Tempelkomplex bedeutet. Vielmehr benutzt er das Wort Naos, das einfach Heiligtum heißt. Ein Heiligtum hat keinen Vorhof und ist viel kleiner als ein ganzer Tempel. Es kann sehr schnell aufgebaut werden und benötigt nicht den ganzen Platz auf dem Tempelberg. Doch am Ende der letzten 7 Jahre, nämlich bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg, wird das Heiligtum, also der dritte Tempel, zerstört. Der Prophet Zacharja beschreibt, dass die Füße Jesu den ganzen Ölberg entzwei spalten werden, sodass ein sehr großes Tal von Ost nach West entsteht. Wie bei einem Erdbeben wird es zugehen. Welches Gebäude bleibt da noch stehen? Doch die wichtigste Frage ist, was für einen Tempel baut Jesus Christus für sich selbst bei seinem zweiten Kommen? Auch darüber lässt uns die Bibel nicht im Unklaren. Diesen Tempel beschreibt nämlich der Prophet Hesekiel ab Kapitel 40. Er wird am Anfang des tausendjährigen Reiches gebaut. Sobald er fertig ist, zieht Gott selbst hinein. Hesekiel sagt, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Dieser Tempel ist wahrhaftig für Gott. Von dort aus wird Jesus Christus die ganze Erde regieren, wie es Gott Hesekiel sagt, Menschensohn, dies ist der Ort für meinen Thron und die Stätte für meine Fußsohlen, wo ich inmitten der Kinder Israels ewiglich wohnen will. Doch bevor dieser Tempel gebaut wird, ändert Gott die Landschaft in Israel. Zacharja sagt, das ganze Land von Geba bis Rimmon südlich von Jerusalem wird sich in eine Ebene verwandeln und Jerusalem wird erhöht sein. Zu jener Zeit schafft Gott also zuerst den richtigen Bauplatz, indem er das ganze Land zur Ebene macht, aber Jerusalem geografisch über alles andere erhöht. Dann baut er dort seinen Tempel gemäß Hesekiel. Dieser Tempel ist viel herrlicher und größer als alle vorhergehenden Tempel. Doch er wird erst dann gebaut, wenn Jesus Christus, der König der Könige, zurückkommt. Im darauffolgenden tausendjährigen Reich müssen dann alle Nationen Jahr für Jahr dorthin hinaufziehen, um das Laubhüttenfest zu halten. Der Tempel im Buch Hesekiel ist also für den Thron und die Herrschaft Christi auf der Erde im nächsten Zeitalter. Doch was ist mit diesem Zeitalter, jetzt und heute? Wir Christen bauen heute ein geistliches Haus, kein materielles. Das bestätigt Petrus. Zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein, werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft. Denn es steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wir Christen sind lebendige Steine, die zu einem geistlichen Haus aufgebaut werden. Dabei ist Christus Jesus selbst der Eckstein, in dem der ganze Bau, der zusammengefügt wird, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Die Gemeinde ist der lebendige Tempel Gottes, eine heilige Nation. Sie ist der Berg Zion heute, wie es Hebräer 12 sagt. Vielmehr seid ihr zu dem Berg Zion gekommen und der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Dieser geistliche Bau geschieht heute. Obwohl Hesekiel den physischen Bau für das kommende Zeitalter beschreibt, offenbart er uns alle geistlichen Prinzipien für den Aufbau der Gemeinde heute. Schon für den Bau der Stiftshütte in der Wüste musste Mose alles genau nach dem Bauplan Gottes herstellen. Jede Dimension, jedes Maß, jedes Material und sogar jede Zahl in Gottes Bau offenbart den unausforschlichen Reichtum Christi für unsere Erfahrung. Wenn wir heute die Gemeinde gemäß diesen geistlichen Prinzipien aufbauen, dann wird sie beim Kommen des Herrn nicht erschüttert. Lasst uns zusammen mit dem Herrn ein unerschütterliches Reich errichten.